you for coming tonight. Danke, dass ihr heute Abend gekommen seid. And let's turn to Matthew chapter 6. Und lasst uns ins Matthäus-Evangelium Kapitel 6 blättern. Father in heaven, thank you for our Bibles. Vater im Himmel, danke für unsere Bibeln. Bless these words, we pray. Segne diese Worte, darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to pick up in verse 25. Wir wollen in Vers 25 starts fortfahren. With the words for this reason. Und es beginnt mit den Worten aus diesem Grund. Which puts us back to verses 19 and 24. Und das führt uns auch wieder zurück zu Vers 19 und 24. I'm sorry, 19 through 24. Also 19 bis 24. You cannot serve God and money. Man kann nicht dem Herrn und also Gott und dem Geld dienen. Man kann nicht für dieses Leben und für Gott gleichzeitig leben. And then it says, for this reason, und in Vers 25 steht, deshalb sage ich euch, I say to you, do not be anxious for your life, seid nicht besorgt für euer Leben. As to what you shall eat, to what you shall drink, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Nor for your body, as to what you shall put on. Noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Is not life more than food and more than clothing? Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Speise? Doesn't mean you can live without food and clothing. Wie heißt die Kleidung? Das heißt nicht, dass man nicht ohne Kleidung und Leben essen kann. We don't just eat all day, you know, and man isst ja nicht den ganzen Tag. And just, that's all that's to life. Ja, und also das ist ja nicht das ganze Leben, nur Essen. Right. 26. Vers 26. Look at the birds of the air. Seht hin auf die Vögel des Himmels, that they do not sow, dass sie weder sehen, neither do they reap, noch ernten, nor gather into barns, noch in Scheunen sammeln. And yet your heavenly Father feeds them. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Are you not worth more than they? Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? These verses between verse 25 and 30, diese Verse zwischen 25 und 34 haben mir so viel Frieden in mein Leben gebracht. Verse 27. Und im Vers 27. And which of you by being anxious can add a single cubit to his lifespan? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? And why are you anxious about clothing? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? It's not saying, you know, we'll just walk around naked. Es heißt ja nicht hier, also wir werden jetzt einfach nur nackt herumgehen. But we'll talk about it in a minute. Aber wir sprechen sowieso gleich darüber. Observe now the lilies of the field, they do not toil, nor do they spin. Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Yet I say to you that even Solomon in all his glory did not clothe himself like one of these. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. But if God so arrays the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, will so kleidet, he not much more do so for you, O men of little faith? Wird er das nicht viel mehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Do not be anxious then. So seid nun nicht besorgt. Saying, what shall we eat and what shall we drink? Indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken? And with what shall we clothe ourselves? Oder was sollen wir anziehen? For all these things the Gentiles seek eagerly. Denn nach all diesem trachten die Nationen. For your heavenly Father knows that you need all these things. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. So he's not saying that we can live without them. Er sagt also nicht, wir könnten ohne diese Dinge leben. Verse 33. Vers 33. But seek first his kingdom and his righteousness. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. And all these things shall be added to you. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Therefore do not be anxious about tomorrow. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. For tomorrow will care for itself. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Each day has enough trouble of its own. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. What is anxiety? Was ist dieses Besorgtsein? Dieses Ängstlichsein? What's the difference between anxiety and fear? Oder was ist die der Unterschied zwischen Ängstlichkeit und Angst? Anxiety is always bad. Ängstlichkeit ist immer etwas Schlechtes. Fear is not always bad. Angst zu haben ist nicht immer schlecht. It's good to be afraid. Es ist gut, wenn man Angst hat. I was walking my dog today. Heute war ich mit meinem Hund spazieren. Und da waren zwei Pitbull-Terrier auf der anderen Seite der Straße. Big, mean pitbulls. Aber ich meine, das waren echt große, gemein aussehende Hunde. Und das letzte Mal, als wir dort vorbeispaziert sind, wollten die beiden meinen Kleinen direkt zerreißen. But what does my dog know? He would run right over to them. Aber was weiß mein Hund schon von diesen Dingen? Er wäre gerade auf sie zugelaufen. He used to have a German Shepherd. Ich hatte mal einen deutschen Schäferhund. He killed two dogs. Und der hat zwei andere Hunde getötet. Yeah, one of them right in front of me. Einen, da war ich direkt neben ihm. And I was going fishing with him. Ich war mit ihm fischen. I was coming back up the street while we were after I was fishing. I was like 10 years old. Und ich war ungefähr 10 Jahre alt. Wir gingen die Straße wieder hinauf. He was right next to my leg. Und er war neben meinem rechten Bein. And he was very obedient. Und er war auch sehr folgsam. And he was to stay right there, and we just walked right in the middle of the street up this country road. Und da hätte er auch bleiben sollen, eben genau bei meinem rechten Fuß, während wir diese Landstraße hinaufgingen. Und ich hatte meine Angelrute in der Hand. Und da kam dieser andere Hund plötzlich von der Seite. I said, Duke, stay. Und ich habe gesagt, Duke, bleib, steh. And this dog went under him. Und dieser Hund fuhr unter meinen Hund. He turned. Mein Hund hat sich umgedreht. Er hat einmal zugebissen. And never let go. Und hat nie wieder losgelassen. Und hat den Hund dort an Ort und Stelle getötet. Also fast getötet, sie mussten ihn aber eine halbe Stunde später dann erschießen. Und den Schuss habe ich selbst noch gehört. Also Angst zu haben, ist eine gute Sache. Ich habe auch Angst, wenn ich meinen Hund zum Abrichteplatz führe. I told my wife today, let's make a rule right now. Okay, das ist ein eigener Park für Hunde dort. Yeah, there's a lot of dogs there. Okay, viele Hunde. I mean, like there's like 20 dogs there all the time. Also ungefähr 20 Hunde sind ständig dort. Und man muss da wirklich eben aufpassen. So we made a rule today based on fear. Und wir haben heute eine Regel aufgestellt, eben basierend auf einer gewissen Angst. Never go past this gate. Dass man nie durch dieses wir haben eine Regel gemacht, fear, ja, aus Angst heraus. That we'll never pass the gate of our house without putting the line on the dog. Dass wir unser Gartentor nicht passieren würden, ohne die Leine anzulegen. Because we're afraid he'll either get killed by another dog or he'll get killed by a car. Weil wir Angst haben, dass er von einem anderen Hund oder durch ein Auto getötet werden könnte. Fear is very, very important. Also Angst ist etwas Wichtiges. It will keep us alive. Es wird uns am Leben erhalten. So fear is very important. Also ist diese Furcht sehr wichtig. Without fear, I will eat the wrong food. Ohne Furcht oder Angst werde ich das falsche Essen essen. Gasoline. Ich werde vielleicht sogar Benzin trinken. I will die. Oder sterben. If we have no fear of anything, we probably won't survive the day. Wenn wir uns vor nichts fürchten, werden wir wahrscheinlich den Tag nicht überleben. If I don't have fear of hitting another car, wenn ich nicht Angst habe von einem anderen Auto, then I'll never make it to the church. If I don't have fear, wenn ich nicht diese Angst hätte von einem driving into another car, diese Angst in ein anderes Auto hineinfahren zu. I mean, we have an underlying fear all the time that's healthy. Wir haben eine grundlegende Angst oder Furcht vor Dingen, die gesund ist. A fear of tripping down the stairs and breaking my teeth. Ja, Angst da die Stiegen hinunterzufallen und sich die Zähne auszuschlagen. So it's very clear that fear is very important in our life. Also es ist sehr wichtig, dass so eine gewisse Furcht in unserem Leben da ist. A healthy fear. Eine gesunde. But there's an unhealthy fear. Aber es gibt auch eine ungesunde Furcht. And fear by definition is the anticipation of danger. Und Furcht per Definition ist die Erwartung von Gefahr. I sense danger. Ich nehme Gefahr wahr. And that's good. Und das ist eine gute Sache. We're driving too fast. This is dangerous. Du fährst zu schnell und das ist gefährlich. It's snowing. This is dangerous. Es schneit und das ist eine gefährliche Situation. Do we have winter tires on? Haben wir jetzt Winterreifen? No. Nein. This is dangerous. Jetzt ist das wirklich gefährlich hier. Das ist die Furcht. Now, the difference with anxiety, der Unterschied zur Ängstlichkeit is that anxiety is preoccupied with the fear. Ist, dass Ängstlichkeit sich ständig mit der Angst beschäftigt. Now, fear is good. Die Angst oder die Furcht ist gut. So respond to the fear and take action. Also handle darauf, reagiere darauf und handle demgemäß. But anxiety doesn't take action. Aber die Ängstlichkeit, die führt nicht zu einer Aktion. Or it doesn't know what to do. Denn sie weiß nicht, was sie tun soll. Or it can't do something. Oder kann etwas gar nicht vollbringen. So it just goes over and around in the mind. Und daher bewegt sie sich nur die ganze Zeit in den Gedanken hin and und her. It becomes anxiety. Und es wird zu dieser Ängstlichkeit. A preoccupation with fear. Ein Eingenommensein mit Furcht. And this is really bad. Und das ist etwas ganz Schlechtes. Be anxious for nothing. Sorgt euch um nichts. Sometimes we cannot help being anxious. Manchmal kann man das nicht vermeiden, ängstlich zu sein Because oder sich zu sorgen. We sense danger, weil wir die Gefahr wahrnehmen. And we don't know what to do about it. Und wir wissen nicht, was wir dagegen tun können. It's not a matter of just close a window or put locks on the windows because some kid might fall out. Ist es nicht so einfach, dass man einfach nur vielleicht das Fenster schließen muss oder ein Schloss anbringen muss, damit ein Kind nicht rausfällt? Sometimes we're in situations and we don't know what to do. Manchmal gibt es Situationen und wir wissen nicht, was wir dagegen tun können. What do you do with a teenager? Was macht man mit einem Teenager, who's out of control? Der irgendwie außer Kontrolle geraten ist? Was macht man mit ihm? Think about it at night. Und du denkst dann darüber nach in der What Nacht. Do you do with a marriage that's not working? Was machst du mit einer Ehe, die nicht funktioniert? Or a situation in your life? Oder eine bestimmte Situation you in deinem think Leben? About it, think about it. Du denkst über die Situation and you nach. Become anxious. Und du wirst ängstlich. Und das wiederholt sich immer wieder in deinen Gedanken. Und du denkst über no diese solution. Angst nach. Weil du keine Lösung dafür hast. You don't know what to do. So this is anxiety. Du weißt nicht, was du damit tun sollst. Und das ist diese Ängstlichkeit. Now, anxiety and stress can be very much alike. Ängstlichkeit und Stress können einander sehr ähneln. Anxiety sometimes is stress. Manchmal ist diese Ängstlichkeit ein Stress. Sometimes it's not. Manchmal aber auch nicht. I can be anxious about what am I going to do when I get old. Ich kann ängstlich sein über das, was mich vielleicht im Alter erwarten and wird. And I think about it. Und ich denke darüber nach. You know, what am I going to do when, you know, whatever. You think about something and you keep thinking about it. Es kann alles Mögliche sein. Es ist, was mache ich, wenn dies und jenes eintritt? Du denkst darüber nach. You don't get stressed out. You just are anxious about it. Aber du bekommst jetzt nicht Stress deswegen, sondern du bist nur etwas, hast ein beklemmendes Gefühl darüber. But anxiety becomes stress. Aber Ängstlichkeit wird zum Stress. When the body begins to respond. Wenn der Körper darauf zu reagieren beginnt. And we have these glands. Wir haben diese Drüsen. And when the mind will become so, your anxiety will become so high. Und deine Ängstlichkeit, der Level deiner Ängstlichkeit wird so groß, hoch. So strong that your body will begin to send signals to these glands. Dass dein Körper anfängt, an diese Drüsen Signale auszusenden. Because my preoccupation with fear. Denn mein Eingenommensein von der Angst will send a signal to my body that I am actually in danger. Wird ein Signal an meinen Körper schicken, dass ich wirklich in Gefahr stehe. And the body will respond by secreting adrenaline and cortisol into my body. Und der Körper schüttet dann Adrenalin, Cortison, Stoffe in meinen Körper aus. So that I can either fight. Und diese Stoffe befähigen mich dazu, entweder zu kämpfen, fight the danger or I can run from the danger. Mich der Gefahr zu stellen oder eben zu fliehen, when we're constantly anxious, wenn wir aber ständig in Ängstlichkeit leben and the body is constantly sending this signal, und der Körper die ganze Zeit diese Signale aussendet and the adrenaline is constantly being pumped into the body, und das Adrenalin dauernd im Körper vorhanden ist, this leads to sickness. Dann führt das in eine Krankheit. And it leads to heart disease. Und es führt zu also Herzerkrankungen. It leads to autoimmune disease. Und auch zu Autoimmunerkrankungen. It leads to liver disease. Zu Lebererkrankung. It leads to lung diseases. Zu Erkrankungen der Lunge. It leads to cancer. Zu Krebs. It leads to suicide. Oder zu Selbstmord. And these are the six big killers. Das sind also die sechs großen suicide, Mörder. Car accidents. Selbstmord, Autounfälle. Let's start slow. All right, suicide. Also der Selbstmord. Is because of high levels of adrenaline. Ist, weil der Körper so voll mit Adrenalin ist. And suddenly you can't take it and you kill yourself. Und irgendwann verkraftest du es nicht mehr und du bringst dich selbst Too much adrenaline in the system, always ready to fight. Zu viel Adrenalin im System, dauernd in Bereitschaft zu kämpfen. Can produce cancer. Kann auch Krebs hervorrufen. It can produce accidents. Kann auch zu Unfällen führen. Car accidents. Also Autounfällen. They say that most car accidents that people get killed, you get killed very close to your home. Sie sagen, die meisten Autounfälle, die tödlich verlaufen, sind in der Umgebung des Wohnortes. And a number of them are because people were stressed out in their family and they got in their car and then boom. Und viele davon passieren deswegen, weil die Leute einfach Stress gehabt haben, in der Familie ins Auto steigen und dann eben einen Unfall verursachen. So the six big killers. diese sechs großen Todesursachen. Suicide, Selbstmord, accidents, Unfälle, cancer, Krebs, heart disease, Herzerkrankungen, lung disease, Lungenerkrankungen, liver disease, und Erkrankungen der Leber. So anxiety at high levels becomes stress. Also diese Ängstlichkeit auf einem sehr hohen Niveau erzeugt Stress. And the Lord is teaching us here that we don't have to be anxious about anything. Und der Herr lehrt uns hier, dass wir uns über nichts sorgen müssen, keine Angst haben müssen. There are those seasons in our life where we don't have an answer for something, for danger. Es gibt diese Zeiten im Leben, wo wir keine Antwort haben auf die Gefahr, die so vor uns ist. So we have high levels of anxiety that we cannot do anything with. Deswegen haben wir ein hohes Maß an Ängstlichkeit, mit der wir aber nicht umgehen können. Except commit it to the Lord. Es sei denn, wir bringen sie vor den Herrn. And I've experienced this. Und ich habe das selbst schon erlebt. And God showed me. Und Gott hat mir das gezeigt. That when I'm in situations of very high anxiety. Dass wenn ich in Situationen bin und sehr hohen Grad an Ängstlichkeit and habe. I have no idea what to do. Und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. I can't close a window. Ich kann das Fenster eben nicht verschließen. I can't drive away. Ich kann nicht einfach wegfahren. I can't run. I can't fight. Ich kann weder dagegen ankämpfen noch davon fliehen. No idea. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Man liegt im Bett, man überlegt das immer wieder, man versucht, eine Lösung zu finden. And you wake up and your mind is still racing. Aber man wacht auf und die Gedanken drehen sich immer noch um die gleiche Sache. It's anxiety. Dann ist das eine Ängstlichkeit. And then it causes stress. Und das erzeugt Stress. And you can feel the adrenaline in you. Und man kann diesen Adrenalinüberschuss spüren im Körper. Because some of the side effects are you eat too much. Denn einige der Nebeneffekte sind, dass man zu viel isst, chest pains, Druck in der Brust, stomach pains, oder Magenbeschwerden. And God showed me that anxiety must be repented of. Und Gott hat mir gezeigt, dass man von dieser Ängstlichkeit, dass man davon Buße tun muss. You have to repent of it, because anxiety is synonymous with idolatry. Denn dieses Ängstlichsein ist das gleiche wie Götzendienst. And not to add more stress to yourself. When you don't know what to do. Und damit man nicht noch mehr Stress auf sich lädt, wenn man ohnehin nicht weiß, was man tun soll. Gosh, I'm in a situation and now he's telling me I'm in idolatry on top of everything. Also ich bin in einer Situation, ich habe eh schon diesen Stress und jetzt sagt er mir auch noch, ich bin ein Götzendiener obendrauf noch. No, that's not the thing. Also but so ist es nicht gemeint. When you're in your most anxious time. Aber wenn du wirklich in deiner ängstlichsten Zeit bist. In reality it is idolatry. Dann ist es in Wahrheit because my thoughts are now so focused on this thing. Weil meine Gedanken so konzentriert sind auf diese eine Sache. I'm no longer focused on God. Dass ich nicht mehr auf Gott schaue. And this is what all the Psalms are about. Genau um diese Sache geht's in allen Psalmen. You read the Psalms. Man liest die Psalmen. And you see how the psalmist took his anxiety to the Lord. Und man sieht, wie der Psalmist seine Ängstlichkeit zum Herrn gebracht and over hat. And over read in the Psalms. Und das liest man immer wieder in den Psalmen. I poured out my heart. Ich habe mein Herz ausgeschüttet. I wept on my bed. Ich habe auf meinem Bett geweint. My enemy is around me. Es sind Feinde um mich my her. Thoughts are running. Meine Gedanken all rennen. These things, you alle see, diese Dinge. How David was so often filled with anxiety. Man sieht, wie oft David gefüllt war mit dieser Ängstlichkeit. But I found that in my times of deepest anxiety. Aber ich habe entdeckt, dass in der Zeit, wo ich wirklich am ängstlichsten bin, that has helped me the most, die eine Sache, die mir am meisten geholfen say, hat, Lord, ist die, dass ich sage, Herr, feel in my stomach, ich habe so ein Gefühl in meinem Bauch what I feel, und was ich fühle, in my stomach, was ich in meinem Bauch what fühle, I feel in my chest, was ich in meiner Brust fühle and the thoughts running in my mind, und die Gedanken, die mir durch den Kopf schießen, is sin. Das ist Sünde. And I repent, und ich tue Buße and davon. I ask your forgiveness. Und ich bitte dich dafür um Vergebung. Because I am focusing on the fear, weil ich mich auf die Furcht konzentriere. Of the danger, die Furcht vor der Gefahr. More than I'm focusing on you. Ich konzentriere mich mehr darauf, als dass ich and auf I dich repent schaue. Of idolatry. Und ich tue Buße von meinem Götzendienst. And I would say it over again. Und ich wiederhole das immer whenever wieder. I felt the pain in the chest, wenn ich dieses Drücken in der Brust spüre stomach, oder diesen Schmerz in der Magengegend, race, wenn meine Gedanken sich im Kreis drehen. This is idolatry. Ich sage es wieder, ich sage, Herr, das ist Götzendienst. It's almost involuntary. Es ist fast unwillkürlich. It's not my heart. Es ist nicht mein Herz. But it's pressing on me. Aber es drückt auf I'm being mich. Forced into idolatry against my will. Ich werde in so einen Götzendienst hineingedrückt, ohne dass ich es will. And I'm confessing it. Und ich bekenne this, es. This, I'm identifying it. Ich identifiziere es. Even if I don't have to confess, I identify it. Auch wenn ich es nicht bekenne, so identifiziere ich es doch als idolatry. Solches, dass das jetzt Götzendienst ist. And I pray, und ich bete, Lord, I focus on you. Herr, ich schaue jetzt auf dich. I turn my thoughts to you. Ich wende alle meine Gedanken auf dich. Lord, speak to me. Herr, sprich du zu mir. And when you say, Lord, speak to me, und wenn du das aussprichst, Herr, sprich open zu mir, your Bible. Dann öffne deine Bibel. Turn right into the middle. Blättere genau in die Mitte hin. Anywhere, and you will land in the Psalms. Egal welche Bibel es auch ist, wenn du die Mitte aufschlägst, wirst du in den Psalmen. Unless you have a New Testament Bible. Sei denn, du hast nur ein Neues Testament als you have Bibel. A New Testament Bible, you'll end up in Romans. Also, wenn du ein Neues Testament hast, wirst du im Römerbrief landen. And if you go to the middle of Romans somewhere, you'll end up in Romans 8. Und wenn du dann die Mitte des Römerbriefs aufschlagst, kommst du zu Römer 8. Which is wonderful. Und der ist auch sehr you open schön. The Bible in the middle and you'll end up in the Psalms. Also die Bibel in der Mitte aufgeschlagen bringt dich direkt zu den Psalmen. If we identify anxiety as idolatry, und wenn man die Ängstlichkeit als Götzendienst entlarvt hat, even if it's not our heart's desire, auch wenn es nicht unser Herzenswunsch we can ist, identify it, kann man es trotzdem so and benennen say, Lord, und so identifizieren. Man kann sagen, Herr, das ist das, was help es in Wahrheit ist. Help it not to become sin in my life. Hilf, dass es nicht Sünde wird in meinem Leben. Consciously or unconsciously. Ja, entweder bewusst oder unbewusst. Now if we go back to Matthew chapter 6, and by the way, you know what happens? Can do that about 20 times. Und wisst ihr, was passiert, wenn ihr das ungefähr 20 Mal macht? You realize that the levels of adrenaline are going down. Dann merkt man richtig, wie sich der Adrenalinspiegel im Körper senkt. And you realize that you are moving away from anxiety. Und man merkt dann, dass man wegkommt von dieser Ängstlichkeit to reality. Und zurückkommt wieder in die Wirklichkeit. Because really, anxiety is not reality. Denn diese Ängstlichkeit, dieses Erfülltsein, ist nicht die Realität. So the Lord says here, look at the birds in verse 26. In Vers 26, seht euch die Vögel an. They don't sow. Sie sehen nicht. They don't reap. Sie ernten nicht. Nor do they gather in barns, yet your heavenly Father feeds them. Und sie sammeln auch nicht in Scheunen, denn euer himmlischer Vater ernährt sie doch. And there's over 6,800 different kind of species of birds. Es gibt 6,800 verschiedene Vogelarten. At least. Mindestens. And the four birds that I like, because they'll eat anything. Und die vier Vögel, die ich am liebsten habe, sind die, die alles fressen. Ravens. Das sind die Raben. They have them at the Schönbrunn. Es ist ein Bild für die Geistlichkeit. Yeah. Also Raben, man hat in Schönbrunn sind and viele. Crows. Und die Krähen. And like the seagulls. Oh, die Möwen. And the starlings. I don't know if you can translate that. Und ja, die Stare. And these birds will eat anything. Diese Vögel fressen alles. If I had to be a bird, wenn ich ein Vogel sein müsste, if God said, I want you to be a bird for a year, wenn Gott sagt, ich möchte jetzt, dass du ein Vogel bist, nur ein Jahr lang, pick a bird. Such dir einen Vogel aus. I wouldn't want to be an ostrich, that's for sure. Also ich wäre sicher nicht gerne ein Strauß. I wouldn't want to be a bumblebee. Und auch keine Honigbiene. You know what I want to be? Wisst ihr, was ich gerne wäre? I would want to be a raven or a crow. Ich wäre gerne ein Rabe oder eine Krähe. Because you watch them at the Schönbrunn. Denn man sieht sie in Schönbrunn. They have so much fun. Die haben so viel Spaß they miteinander. Always hang around together. Die sind immer in einer Gruppe zusammen. Nobody ever threatens them, because there's so many of them. Keiner bedroht sie jemals, weil sie eben so viele sind. They watch out for each other. Sie passen aufeinander there's auf. A couple in the trees while the other ones are eating on the ground. Ein paar sitzen oben am Baum, während die anderen unten am Boden they're so fressen. Content. Sie sind so zufrieden. They eat anything. Sie fressen alles, was vor they sie will kommt. Eat anything. Meat, fish, also, nuts. Fleisch, Fisch, Nüsse. It's like my dog, he eats anything. So wie mein Hund, der frisst alles. He eats my earplugs, anything. Der isst alles, meine Ohrstöpsel, alles was. He ate a stone yesterday. Gestern hat er einen Stein gefressen. And he almost choked. Und er wäre fast daran so, erstickt. Eating rocks for? What is wrong with you? Wozu isst du Steine? But to you know, the contentment of a bird. Aber einfach diese Zufriedenheit eines Vogels. They don't argue about my tree is bigger than your tree. Die argumentieren nicht, mein Baum ist größer als dein Baum. You know, and all this comparison and envy. Und dieser ganze Vergleich und dieser Neid. They just fly around, they find a place to live and they're happy. Die fliegen einfach herum, suchen sich einen Platz, wo sie wohnen können und sind glücklich. And don't misunderstand the text. Und er versteht den Text nicht falsch. It's not saying we can be careless. Es bedeutet nicht, dass wir achtlos sein It's können. Not saying we can be, apathetic es bedeutet auch nicht, dass wir apathisch leben or indifferent können. Oder gleichgültig. Or lazy oder faul. Or self-indulgent. Oder vielleicht selbstsüchtig. Look at the birds. Schaut euch die Vögel they're an. Up early in the morning. Die sind früh am Morgen And schon auf, all day. Arbeiten den ganzen Tag. But they're not anxious. Aber sie fürchten sich They're nicht. Very diligent. Sie sind sehr fleißig. And this is what God wants us to be like. Und so will Gott, dass wir auch sind. Look at the animal world. Schaut euch mal die Tierwelt look at an. The birds. They work hard. Die Vögel, sie arbeiten schwer. They're not anxious. Sie sind aber nicht ängstlich. God takes care of them. Und Gott sorgt für sie. Because God has formed a system ahead of time in his thought in his mind that would take care of them. Weil Gott sich ein System überlegt hat, schon vorher, dass sie versorgen wird. It's so interesting to look in a dog's face from very, very close. Und es ist so interessant, wenn man einen Hund so ganz nah ins Gesicht schaut. And this morning he jumped up on the bed. Also heute Morgen ist er aufs Bett gesprungen. I'm sleeping and he puts his face right on my cheek. Und ich habe noch geschlafen und er hat seinen Kopf direkt auf he meine Backe gelegt. Cheek on my cheek. Er wollte, dass seine Wange auf meiner Wange ist. You know, you just look so close. How amazing God created everything. Und man schaut das an und denkt sich, wie unglaublich Gott alles geschaffen hat. I just wish he had made his nostrils a little bigger. Ich wünsche mir nur, dass er seine Nasenlöcher ein bisschen größer so gemacht hätte, snore so loud. Damit er nicht so laut schnarcht. But God prepared everything. Aber Gott hat alles bereitet. And God has prepared everything for us. Und Gott hat auch für uns alles We bereitet. Don't have to be anxious. Wir müssen nicht ängstlich leben. And there's three words that start with the word F here. Es gibt drei Worte, die mit dem Buchstaben F beginnen, in English. Im Englischen zumindest. Faith, der Glaube, Father, der Vater and first. Und der Erste. And if we go down to the end of the chapter, oder zuerst. Und wenn wir ans Ende des Kapitels gehen, look at verse 32. Schaut euch den Vers 32 For an. All these things the Gentiles eagerly seek. Denn nach all diesem trachten die Heiden. For your heavenly Father knows that you need all these things. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. But seek first his kingdom. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes and his righteousness. Und nach seiner Gerechtigkeit. And all these things shall be added to you. Und dies alles wird euch hinzugefügt and since, werden. Since I gave my life to Christ, seitdem ich mein Leben an Christus übergeben habe, viewed my life as though I was on an autobahn. Habe ich mein Leben so betrachtet, als ob ich auf einer Autobahn unterwegs wäre. And you're driving along the autobahn and you get hungry. Und man fährt die Autobahn entlang und man wird hungrig. You have to go to the bathroom. Man muss aufs WC. You have needs. Man hat Bedürfnisse. And you can always, you know, you're driving along and there's no rest stop. Man fährt so entlang, aber es kommt keine Raststation. But there's an exit. Aber es gibt eine Ausfahrt. Or another highway. Oder vielleicht eine Abfahrt auf Then eine andere Straße. Und da muss man eine Entscheidung treffen. Does this highway that we're on have rest stops? Hat diese Straße, auf der ich unterwegs bin, hat die Rastplätze? Doesn't seem like it. Sieht nicht so aus. So then you make a decision. Should I get on another road? Und dann trifft man eine Entscheidung. Soll ich auf eine andere Straße Should abfahren? I take the exit? Soll ich hier die Ausfahrt nehmen? Should I go look for it? Soll ich danach suchen? And I've always decided in my heart, und ich habe immer in meinem Herzen entschieden, that my walk with the Lord was a highway. Dass mein Weg mit dem Herrn eine Autobahn ist. And the devil would always tempt me, und der Teufel mich immer dazu verführen möchte und mir einprojizieren that möchte, God would not provide for me on the highway. Dass Gott für mich auf dieser Autobahn nicht sorgen würde. And Isaiah calls it the highway of holiness. Jesaja nennt es die Straße der Heiligkeit. And it has its hills and its valleys. Und diese Straße hat ihre Höhen, ihre Berge und ihre Täler. And you look ahead and you don't see your needs being met. Und man blickt voraus und man sieht, wie die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, die man hat. And you think, you know, maybe I'm too serious about God. Und man überlegt sich vielleicht nehme ich es ja mit Gott zu ernst. Maybe I should be more realistic and go take care of some of these needs and then come back and follow God. Vielleicht sollte ich ja realistischer sein. Ich sollte mich um ein paar dieser Bedürfnisse kümmern und dann kann ich ja wiederkommen zu Gott und But weiterfahren. It says, seek first the kingdom, aber es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich and Gottes his righteousness, and these things will be added. Und nach seiner Gerechtigkeit und diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. And the devil has always tempted me, Und der Teufel hat mich immer dazu versuchen wollen und gesagt, es wäre besser, wenn du diese Autobahn verlässt, weil es kommt nichts and weiter always vorne. Seems like there's an exit, und es scheint immer, dass da eine Ausfahrt ist, just before a hill, kurz bevor eine Steigung and kommt. On the other side of the hill, und auf der anderen Seite des Hügels this wonderful rest area, ist diese wunderbare Raststation, with everything you need. Wo alles ist, was man braucht. And then you, by faith, you pass up the exit, und im Glauben fährst du an dieser Ausfahrt vorbei. And you say, I'm just gonna trust God. Und du sagst dir, ich werde einfach auf Gott vertrauen. Go over the hill and you think, wow, thank the Lord, I trusted him. Man fährt über die Kuppe drüber und denkt sich, Wahnsinn. I would have lost danke so Gott. Much time and I don't even know if I would have had my needs met that ich way. Ich hätte so viel Zeit verloren und vielleicht wären meine Bedürfnisse bei der Abfahrt and auch nicht gestillt worden. It. He added it to me. Und Gott hat das zur Verfügung gestellt. Er hat das zu mir gebracht. And I've always had those kind of temptations. Und ich hatte immer wieder in meinem Leben diese Art von and Versuchung. I've always had this picture in my mind, God will provide it. Und dieses Bild war immer in meinem Kopf, dass Gott mir diese Dinge geben wird. And whatever comes on the highway, accept it joyfully. Und was immer dir auf dieser Autobahn begegnet, nimm es mit Freuden an. Someone gives you something, take it. Jemand gibt dir etwas, dann nimm es. We don't have to play this like super spiritual, oh, I don't take anything and you know, I live in poverty. Wir müssen nicht so diesen supergeistlichen Weg gehen, wo wir sagen, also ich brauche das nicht, ich kann auch in Armut leben. If it's there and you have the opportunity, wenn es da ist, wenn du die Gelegenheit hast, give it to God and take it. Übergib die Sache Gott und nimm es. If somebody gives you something or you inherit something, wenn dir etwas jemand etwas gibt oder wenn du etwas erbst, or you have a great opportunity for a job, oder wenn du eine großartige Möglichkeit hast, right on berufsmäßig the highway, und es liegt direkt auf deiner Autobahn, do it. Dann tu es. It's from the Lord. Es ist vom Herrn. He adds everything unto us. Er fügt dir alles hinzu. Verse 34, therefore do not be anxious for tomorrow. So seid nun nicht besorgt for tomorrow oder ängstlich will care for itself. Um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Each day has enough trouble of its own. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Lord Jesus, we pray tonight. Herr Jesus, wir beten heute Abend and we thank you, und wir danken dir, that you care for us. Dass du für uns sorgst. We want to give you, Lord, our anxious thoughts. Wir möchten dir unsere ängstlichen Gedanken übergeben. We want to catch ourselves when our mind is racing. Wir möchten uns selbst dabei erwischen, wenn unsere Gedanken zum Rasen stop beginnen. Ourselves wir möchten uns Einhalt gebieten and pray und beten and open our Bibles unsere Bibeln öffnen and listen to you. Und auf dich hören. Father, we thank you for freedom in the spirit. Vater, wir danken dir für die Freiheit im Geist. Please protect us, Lord. Bitte beschützt du uns. From being anxious. Davor ängstlich zu werden. Protect us from being indifferent. Bewahre uns davor, gleichgültig zu sein. To real danger. Gleichgültig vor den echten Gefahren. Protect us from being careless with real danger. Bewahre uns davor, achtlos zu sein mit der echten Gefahr. Protect us from being lazy. Bewahre uns davor, faul zu because sein, there are real dangers. Weil es echte Gefahren gibt. Help us to be wise in our lives. Hilf uns weise zu sein in unserem help Leben. Us to call upon you. Hilf uns immer dich anzurufen. Because you will help us. Weil du uns helfen wirst. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.